track. Put the rudder tin in the Ableton 9-1 mini track. I'm holding for it bit on the microphone in the interface. What the tone face. And then I've been gonna sit in no place. Let me pull rabbit and the lead is in so. Hola, que tal? Si, si, si, si, señor. No comprende español. Thank you. has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Porque las lóminas las quemé, esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. Por ahí, un año más. Claro, hasta hoy. De 45 años, 7 años. Hasta 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Lo más duro en la playa. Trabajar en la playa. Motherfucking hell, the company. Where's the one? Where is the one? Bravo 330 and proceed to Papa Oscar November, but call 542 easy. Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlauben. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen und Estrich machen und dann können wir hier halt produzieren. Das Ding ist, ich brauche hier, weil Außenbereich, da brauche ich eine Umnutzung machen, weil das ist ja hier landwirtschaftlich hier genutzt, das sieht man ja, okay? Da brauche ich also eine Umnutzung und die Umnutzung findet auf dem Formular vom Bauamt statt. Das heißt also, es ist ein Bauantrag. Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern. Dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen. Und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du? Aber die ganzen Planer, die sich natürlich darüber freuen, die kann ich aber nicht. Ich meine, ich habe auch keinen Dukaten Esel, der Geld scheißt oder was. Wie stellen die sich dann sowas vor? Ganz einfach. Jüdischer Wille ist nicht da, dass ich hier produziere. Weißt du, was die zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Guck doch mal raus. Wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont, geht ein Feld. Und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du nochmal bis zum Horizont gehen. Das ist immer noch der gleiche Feld. Das ist denn deine Zersiedelung? Pass mal am Münster. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Landschaft. Und hier ist Agrarwüste. Und wenn einer kommt und möchte halt irgendwelche alten Ställe irgendwie nutzen, also tut mir leid, dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zusammengestellt. Einen Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromstellen der unteren Verwaltungsbehörden. Hey Leute, hört euch doch mal selber, da hört man sich also selber zu, wenn wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber ich muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen. Und jetzt sitzen wir da in einer Produktionshalle, nicht genehmigt, illegal. Vom Land in die Stadt ziehen. Da haben sie mir angeboten, bei Wismar, da war der Bürgermeister saß hier neben mir, ne? Da hatten wir einen Termin bei der Landräte. Da haben sie gesagt, wir gehen nach Wismar, da haben wir aber Grünwiese, da ist eine grüne Wiese, da haben wir ein schönes, frisches Gewerbegebiet erschlossen, da können sie eine Metallhalle bauen, da kennen wir auch die Grünen. Da können wir den Flyer geben, hier, der baut ihnen da die Metallhalle, zack, zack, fertig. Können wir es auch fördern, fördern wir. Die will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich denn dann mit dieser Insel? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Siempre con Sí.